anys. Té. Contrabanda. Té. Niemandsland. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, in deine Blätter. So gut, so gut, Toromazal, rein auch im Wind. Willkommen zum heutigen Niemandsland. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Wir befinden uns bereits in der letzten Woche vor Weihnachten. Das wird nächste Woche sein. Und es beginnt mit festlichen Klängen. O Tannenbaum. Es ist Freitag, der 19. Dezember 2008. Herzlich willkommen. Wir sind wieder live hier auf Sendung. Hier in Barcelona, auf der Plaza Real, unter 91.4 FM, im ganzen Großraum Barcelona zu hören. Auch im Internet unter www.contrabanda.org. Ich möchte mich entschuldigen, die letzten Wochen gab es ein paar Probleme mit unserem Podcast. Der Server befindet sich leider in den USA, in Kalifornien, und die hatten Probleme mit dem Sendungen installieren, mit dem Installieren von Sendungen. Wir haben jetzt Nachricht erhalten, dass eigentlich alles wieder in Ordnung ist. Das heißt, die letzte Sendung und die von heute dürfte nachher problemlos in den Podcast kommen können. Ja, das war nicht so schön von den Toten Hosen. Die sind nämlich sehr umgezogen. Die haben, wie alle Niemandsland-Fans wissen, unser traditionelles Weihnachtsalbum der Toten Hosen. Das bringen wir schon seit einigen Jahren. Das ist wunderschön. Und nachher gibt's noch mehr davon. Also erstmal herzlich willkommen. Und heute auf dem Programm natürlich wieder jede Menge Aktuelles aus Politik, Kultur, Geschichte. Aus Geschichte natürlich nichts Aktuelles. Das ist immer Geschichte, wie der Name schon sagt, ist immer eine Nachlese. Geschichte ist Geschichte. Aber es gibt auch Zeitgeschichte, zeitgenössische, aktuelle Geschichte, Zeitgeschehen. Das bringen wir natürlich auch. Gut, Spaß beiseite. Auf dem Programm heute auch ein kleiner Beitrag zum Geburtstag der UFA, der Union Film Aktiengesellschaft im Dezember 1917 wurde die UFA gegründet. Das heißt, noch im Ersten Weltkrieg. Die Stimme von Herrn Johannes Heester, der 105-Jährige, glaube ich, so alt ist er, wurde ja vor Gericht gezerrt wegen der Anschuldigung, er sei im KZ aufgetreten. Am 18.12.1917 wurde die UFA gegründet in Neubabelsburg. Der legendäre deutsche Filmkonzern Universum Film AG, weithin bekannt unter dem Kürzel UFA, war ein Kriegskind. Am 18. Dezember 1917 wurde auf Betreiben der Reichsregierung die bedeutendsten deutschen Filmproduktionsgesellschaften in der UFA zusammengeschlossen. Sie sollte Spielfilme und Dokumentarfilme produzieren, die das deutsche Image im Ausland aufpolieren sollte. Es war Krieg, die UFA wurde vor den Propagandakarren gespannt. Die Mann, der das kann, hat sie erworben, er wird von ihr mit Zärtlichkeit belohnt. Die anderen Männer haben keine Chancen, sie schauen aufs Instrument und in den Mond. Man will das Klavier spielen können, der Klavier will am Glück bei dem Mord. Aus der Liebe. Ein Uferstar, damals schon, hieß das. Berühmt wurde die Ufer erst mit den Meisterwerken der Filmkunst aus den 1920er Jahren, mit Filmen wie Metropolis von 1926 oder Der blaue Engel von 1930. Die Ufer produzierte Traumwelten und Stars, etwa Marlene Dietrich und Willy Fritsch, auf die sich die Massen begeistert stürzten. Der Konzern baute eine Kinokette auf und errichtete in Babelsberg bei Potsdam große Ateliers. Diese Zeit war so schön. Täglich konnte man die zwei zusammen sehen. Es kamen neue Lieder, längst trennten sie sich schon. Doch neulich sank wieder die Nacht durchs Telefon. Weißt du noch, Liebling, weißt du noch so vor einem Jahr, Abend in der Bar, das kann doch einen Seemann nicht, ja, weißt du noch, keine Angst, Rosmarie, keine Angst, keine Rosmarie, weißt du noch, Liebling, weißt du noch, als wir uns geküsst, pfiff ein Polizist, ja, weißt du noch, keine Angst, Rosmarie. Ich wollte noch mit dir nach Haus und sagte lächelnd, sowas seh ich nie. Ja, sowas seh ich wirklich nie. Du sagtest noch, Liebling, komme doch. Keine Angst, Rosmarie. Sound hier im Niemandsland vom heutigen 19. Dezember 2008. 91 Jahre alt geworden, die Ufer am 18. Dezember 1917 ins Leben gerufen. Wie gesagt, die Ufer wurde im Krieg eigentlich als Propagandainstrument gegründet, aufgebaut und war konzipiert, um das Bild Deutschlands besonders als Reaktion auf die angelsächsischen Kinos und den angelsächsischen Film, die auch anfangs das Bild der englischsprachigen Welt positiv im Ausland verbreiten wollten. Das wollten die Deutschen ihnen nachmachen. 1937 wiederholte sich die Geschichte der Anfangszeit. Leider. Das NS-Regime erwarb die Aktienmehrheit des Konzerns und ließ vor allem Propagandafilme drehen. Nach Kriegsende übernahm die sowjetische Militärregierung das Ufergelände in Babelsberg und gründete daraufhin die DEFA, die zur staatlichen Filmproduktionsgesellschaft der DDR wurde. Badewanne bin ich Kapitän, kann mit dem Seifennäpfchen Dampfer spielen. In meiner Badewanne ist es wunderschön, da fange ich an, die Meere aufzuwühlen. Ich fühle mich als Mandatat und drehe an den Wasserhahn und bin ein wilder Seepirat auf weitem Ozean. In meiner Badewanne kann mir nichts geschehen. Und wenn die großen Wellen mich umspülen, dann können sie mich einmal überglücklich sehen. Als Kapitän, ach ist das schön, in meiner Badewanne bin ich Kapitän. Ach ist das schön als Kapitän, keiner wird mich auf dem Dampfer fragen. Die Songs der Ufer, die Schlager, waren natürlich damals ein Massenphänomen, das durch die Filme verbreitet wurde. Die Texte, wie man hören kann, luftig, ein bisschen frivol, immer mit Klamauk, Wortspiele. Eigentlich nichts Ernstes, aber trotzdem wunderschöner Schlagerschaum. Die Universum Film Aktiengesellschaft war mehr als der Mythos von Mabuse, Metropolis und Marlene. Inbegriff des deutschen Films. Wie gesagt, 1917 am 18. Dezember gegründet. Werkstatt für die noch junge Kunst des Films in der Weimarer Republik. Dann staatliche Fabrik für Propaganda und prachtvolle Unterhaltung zugleich. Bin ich Kapitän, ach ist das schön als Kapitän. Das große deutsche Bilderimperium war stets ein widersprüchliches Gebilde, in dem rein kaufmännische Interessen, politische Absichten und künstlerische Ambitionen sich bekämpften, sich mischten oder auch miteinander verschmolzen. Die politische Rolle dieses Medienkonzerns haben wir auch schon erwähnt. Auch Propaganda-Instrument der jeweiligen Macht des Kaiserreichs, aber auch des untergehenden Kaiserreichs, aber auch natürlich voll des Naziregimes. Die Filme der UFA reflektierten die sozialen Umwälzungen der Weimarer Republik auf ihre Art und sie reagierten auf die Veränderungen durch die nationalsozialistische Diktatur. Sie sind teilweise unbewusster Ausdruck von teils bewusst Reaktionen auf gesellschaftliche Phänomene, wie die Vernichtung der Mittelschichten zum Beispiel, die Verstädterung, die Formierung der Diktatur. Die Filmfabrik reagierte nicht nur auf Wunsch- und Schreckensbilder des Publikums in den ereignisreichen Jahren zwischen 1919 und 1945. Sie schuf Bilder, mit denen die Zuschauer sich identifizieren konnten. Dann im Chor, komm, spiel mit mir blinde Kuh und schließe die Augen zu. Und wenn du ganz nah mir bist, dann wirst du geküsst. Komm, spiel mit mir blinde Kuh, ich lasse dir keine Ruhe. Ich warte ja nur auf dich, wann findest du mich? Such mich doch, fang mich doch, wann kommst du zum Ziel? Fängst du mich, küss ich dich, es ist ja nur Spiel. Allotria, komm, spiel mit mir blinde Kuh, das ist keine Sünde, du. Es ist nur ein Kinderspiel, doch oft ist es schwer. Man jagt kreuz und quer dem Glück hinterher. Uraufführungen in den eigenen Kinos wurden zu gesellschaftlichen Ereignissen und Uferstars zu Leitfiguren. Wohl keine andere Filmfirma muss sich aber auch den Vorwurf der politischen Unterwerfung, der allzu bereitwilligen Dienstbarkeit für propagandistische Filme gefallen lassen. Und das gilt nicht erst für die nationalsozialistische Zeit. Mir blinde Kuh und schließe die Augen zu. Und wenn du ganz nah mir bist, dann wirst du geküsst. Komm, spiel mit mir blinde Kuh, ich lasse dir keine Ruhe. Ich warte ja nur auf dich, wann findest du mich? Im Januar 1917 wurde auf Betreiben der obersten Heeresleitung, OHL, das Bild- und Filmamt UFA mit dem Ziel gegründet, der Propaganda der Alliierten im neutralen Ausland und der bedrohlichen Kriegsmüdigkeit in der eigenen Heimat sowie an der Front entgegenzuwirken. Das Bild- und Filmamt erfüllte mit seiner Produktion jedoch die gestellten Erwartungen nicht gänzlich. Als nachteilig erwies sich vor allem, dass der Einfluss der Reichsregierung offenkundig blieb. In dieser Situation wurde der Plan gefasst, über verdeckte Reichsbeteiligung Propagandafilme von einer scheinbar privaten Firma herstellen zu lassen. Zu diesem Zweck regte der erste Generalsquartiermeister beim Chef des Generalstabs des Feldheeres, Erich Ludendorff, einen Zusammenschluss zwischen der nordischen Filmgesellschaft Nordisk, dem Messler-Konzern und dem Union-Konzern an. Am 18. Dezember 1917, mitten im Krieg, entstand also wie gesagt im Schnittpunkt der Interessen von Politik, Industrie und Banken durch den Zusammenschluss dieser Filmgesellschaften das Unternehmen UFA mit dem beträchtlichen Kapital von 25 Millionen Reichsmark ausgestattet. Gegenstand des neuen Unternehmens war der Betrieb aller Zweige der Filmwirtschaft, von der Produktion über Verleih bis zur Unterhaltung eigener Kinos. Die Produktionsstätten der UFA-Filme dieser ersten Jahre waren vor allem die Glasateliers in Tempelhof, die wie auch eine Kopieranstalt, Büros und Garderoben vormals dem Messler bzw. dem Union-Konzern gehörten. Das Tempelhofer Gelände bot mit einer freien Fläche von fast 100.000 Quadratmetern eine ausreichende Produktionsbasis für den neuen Konzern. Interessant übrigens, da ist heute die UFA-Fabrik ansässig, eine Alternative, ein alternatives Konglomerat von Kultur,

Die waren zum Teil gar keine ausgebildeten Sänger oder Sängerinnen, aber die waren eben als Ufa-Stars, bekamen sie die Lieder gleich mit dazu gepackt. Wie gesagt, der Film war eigentlich das Transportmittel des Schlagers. Hier haben wir ein paar alte Filme. Sarah Leander. Sarah Leander in einer typischen Uferkulisse, nachgebaut in einem Studio von 1962. Da sieht man sie, ebenfalls streng in schwarz-weiß gehalten. Sarah Leander. Was wissen nur einer allein? Berühmte Filme waren unter anderem Madame du Barry, einer der ersten Ufer-Kassenschlager von 1920. Hier klingelt gerade das Telefon. Moment. Siempre, ay, llamadas para Radio Nicosia, y siempre tengo que explicar que Nicosia no es una radio, es un programa que se llama equivocadamente Radio Nicosia. Nadie sabe por qué, pero se han llamado así, porque les mola o les parece interesante. Pero Nicosia es un programa que emite dentro de la variedad de Contrabanda FM una vez por semana. Es así. Eine Phase der Ufa war natürlich die Phase von Dr. Mabuse, dann der Spieler, Fredericus Rex. Das war so die Frühphase der Ufa. Dann ging es weiter natürlich mit Metropolis, die Nibelungen, Faust und Asphalt. Das waren die 20er Jahre. Das waren für die Ufa typische Produktionen. Und diese vier Filme waren allesamt sehr prestigeträchtige Projekte. Es ging um das organische Zusammenwirken von Menschen, Technik und Fantasie in der Werkstatt Ufa. Die Filmarchitekten wollten die Welt in den Ateliers neu erschaffen, nicht als Modell nachahmen. Das Maß aller Dinge war das Auge der Kamera und der Wille der Regie. Miniaturwelten entstanden, deren Perspektiven sich nicht an der Realität, sondern an den Erfordernissen des Kamerablicks orientierten. Studiowirklichkeit, das Zusammenspiel bei der Produktion, ließ den Architekten Robert Herlt an den mittelalterlichen Begriff der Bauhütte denken. Einen Werkstattverband sämtlicher Handwerker. Handwerklich war auch die Zusammenarbeit von Architekten, Kameraleuten und Regisseuren zu nennen. Optische Tricks, die im Film imposant wirkten, wurden im Atelier im Geiste des Experiments und mit vergleichsweise geringen Mitteln entwickelt. Das Resultat... Das Resultat sind etwa die Bauten in den Nibelungen oder die Trickszenen in Faust. Zum kostspieligsten Film der Stummfilmzeit geriet Metropolis. Fritz Lang brauchte über ein Jahr, um seine Vision vom Klassenkampf in einer utopischen Stadt des 21. Jahrhunderts in bis dahin nie gesehenen Wirklichkeiten umzusetzen. Der Film, mit dem man die amerikanischen Kinos erobern wollte, wurde allerdings zum katastrophalen Misserfolg und brachte den Konzern an den Rand des finanziellen Ruins. Nachdem einige Großprojekte Uferfilme in der Welt bekannt gemacht hatten, jedoch die Kassen leer blieben, durchschritt der Konzern seine schwerste Krise. Hinzu kam, dass einige der bewährtesten Kräfte von Hollywood angezogen oder abgeworben wurden, wie F.W. Murnau oder der angesehene Produzent Erich Pommer. Wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf's ankommt, weiß er, was er tut, weiß er, was er tut. Und will er probieren, dein Herz. Ende 1926 hieß es Verkauf oder Konkurs. Der rechtsgerichtete Pressegigant Alfred Hugenberg, Schell-Gruppe, übernahm die Ufer. Sein Vertrauter Ludwig Klitsch setzte als Bevollmächtigter des Aufsichtsrats eine rationelle Produktionsweise durch. Außerdem gelang ihm die Auflösung des für die Ufer sehr ungünstigen Parufamet-Vertrages, der ursprünglich als Rettungsanker gegen die Krise gedacht war, vor allem aber der amerikanischen Konkurrenz zugute kam. Laut dem Vertrag zwischen Paramount, Ufer und Metro-Goldwyn sollten Uferfilme von den US-Gesellschaften und amerikanische Filme von der Ufer in den Kinos der jeweiligen Länder gebracht werden. Ludwig Klitsch holte auch Erich Pommer wieder zu Ufer, unter dessen Produktionsägide mit Asphalt eine der letzten großen Ufer-Stummfilme entstand. Heißen drei, bis zum Schluss einer kommt und nimmt's ihnen fort. Will man das Glück erlangen, darf man nicht schüchtern sein und hast du's endlich gefangen. In der Endphase der Weimarer Republik, bevor sich der politische Druck von rechts weiter verschärfte, wurde noch einmal der Pluralismus im Medienwarenhaus Ufer deutlich. Die Ufer stellte Filme aller Kategorien her, Massenware und Prestigefilme in bunter Folge. Hugenberg ließ pro Jahr einen nationalen Film produzieren, änderte sonst jedoch wenig. Der Stoff für den Film Der blaue Engel lag nicht auf deutsch-nationaler Linie, im Gegenteil. Heinrich Manns Roman Professor Unrat war vielmehr eine von den Rechtsparteien stark angefeindete Kritik autoritärer Zustände. Schließlich möchte jede Frau, dass einer käme, der sie ohne Zögern in die Arme nehme. Wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf's ankommt, muss er wissen, was er tut, muss er wissen, was er tut. Muss er wirklich wissen, was er tut, sonst kann man ihm nicht helfen. Ja, das war Herr Schuricke. Marlene Dietrich, die war der große Star. Wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht, man sagt auf Wiedersehen. Die Verfilmung des Blauen Engel bzw. des Professor Unrat von Heinrich Mann durch die Ufer sorgte für publizistischen Wirbel. Einen Reklameerfolg verbuchte die Ufer allerdings schon mit der Verpflichtung eines Hollywood-Regisseurs. Josef von Sternberg sollte einen international erfolgreichen Emil Jannings-Film realisieren. Dass daraus dann der erste Marlene Dietrich-Film wurde, ahnte bei den Dreharbeiten vermutlich allein der Regisseur. Denn Marlene Dietrich hatte vorher zwar schon in einigen Filmen mitgespielt, wurde aber zum internationalen Star erst durch den Blauen Engel. Nicht zum Star der Ufer, ihre Karriere setzte sie in Hollywood fort, wo auch ihr Mythos geboren wurde. Das war die Stimme der Dietrich, Marlene Dietrich. Der Mythos Dietrich wirkte noch nach der Machtübernahme durch die Nazis in Deutschland, doch ließ sich Marlene auf keine der Offerten, die nun von der UFA kamen, ein. Als ein prägender Darsteller trat auch Kurt Gerron in diesem Film auf, wie wenig später in Die drei von der Tankstelle. Danach erhielt er Regiearbeiten, bis die Nazis kamen. Er emigrierte, wurde im Krieg in Amsterdam verhaftet und 1944 in Auschwitz ermordet. Versionen zögern in die Arme nehmen, wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf's ankommt, weiß er, was er tut. Am 1.4.1930 wurde der Blaue Engel uraufgeführt im Gloria-Palast. Der Blaue Engel von Josef von Sternberg. Manche Menschen gehen an ihrem. Und vom, am 10.9.1930 begann die erste UFA-Tonwoche. Am 15. Uraufführung Die drei von der Tankstelle. Dann erhält Ludwig Klitsch erhält den Titel des Generaldirektors der UFA. Danach schon wenige Wochen später, zwar eine Woche später, Uraufführung der Kongress tanzt in Wien und ein Jahr später Uraufführung von FP1 antwortet nicht. Die Tonfilme liefen. Die Einführung des Tonfilms in Deutschland und Europa stieß anfangs auf erhebliche Schwierigkeiten und Widerstände. Lange Zeit konkurrierten die unterschiedlichsten Verfahren zur Aufzeichnung von Ton. Es entbrannte ein Kampf um die Patente. Angesichts der Finanzkrise, in der die UFA steckte, nahm die Konzernspitze zunächst eine abwartende Haltung gegenüber der neuen Technik ein. Als jedoch Ludwig Klitsch auf seiner USA-Reise den bevorstehenden Triumph des Tonfilms absah, stellte sich die UFA als erste deutsche Filmfirma radikal und in Rekordzeit auf die neue Technik ein. Schließlich möchte jede Frau, dass einer käme. Technisch geboten war nun eine Veränderung der Produktionsgewohnheiten. Alle unkontrollierten Geräusche hatten zu verschwinden. Lautlosigkeit bei der Produktion war oberstes Gebot. Glashäuser und ihre akustische Transparenz gehörten der Vergangenheit an. Die neuen Ateliers waren massive Bauten. Spezialwerkstätten und neue Schneideräume für Tonfilme entstanden. Schauspieler begannen zu sprechen und vor allem zu singen. Die dramatische Gebärde der Stummfilmzeit wich einer anderen Spielweise. Bis 1935, im Laufe von 6 Jahren, waren mit enormem Kostenaufwand alle deutschen Theater auf Tonfilmprojektionen umgerüstet. Unter einem Regenschirm am Abend hakt man sich zum ersten Male ein. Unter einem Regenschirm am Abend kann es fort. Für die UFA schien der neue Tonfilm einen weiteren Vorzug zu bieten. Aufgrund der Sprachbarrieren schaltete er die unliebsame ausländische Konkurrenz aus. Während synchronisierte Fassungen noch ungebräuchlich waren, drehte die UFA von ihren erfolgreichsten Filmen zusätzlich ausländische Versionen. Der Film Die drei von der Tankstelle hieß in der französischen Version Le Chemin du Paradis und präsentierte neben Lillian Harvey als Hauptdarsteller Henri Garat und René Lefebvre. Manche brauchen Himmelblauen. Die drei von der Tankstelle markierte den Beginn eines neuen UFA-Genres. Er war die erste Tonfilmoperette. Mit diesen Tonfilmoperetten fand die Traumfabrik eine zeitgemäße Erzählform. Mich hat sowas nie erschüttert. Ich weiß auch warum. Unter einem Regenschirm am Abend hakt man sich zum ersten Male ein. Unter einem Regenschirm am Abend kann es Gott sei Dank nicht anders sein. Mancher Wunsch wird wach, manches Herz wird schwach, denn es klopft. Es tropft auf ein Regendach. Und dann denkt sich so ein Regenschirm am Abend, sagt euch ruhig du, ich deck euch zu. Krise, Krise, die Weimarer Republik, das Ende der Weimarer Republik, fiel zusammen mit der Weltwirtschaftskrise. Lieber Herr, guter Herr Gerichtsvollzieher, sangen die Darsteller aus dem Film Die drei von der Tankstelle, stark kontrastierend zur politischen Wirklichkeit. In einer Zeit der schlimmsten Arbeitslosigkeit und der Wirtschaftskrise, der Flucht ausländischen Kapitals und des Zusammenbruchs der Darmstädter und Nationalbank, eines der großen deutschen Kreditinstitute, erzählte der Film die heitere Geschichte von drei mittellosen Freunden, die stets vergnügt einen Ausweg aus ihrer prekären Lage zu finden wissen. Die drei von der Tankstelle war eine Depressionskomödie, wie das erfolgreiche Genre ironisch genannt wurde. Viele der Beteiligten an diesem Film mussten noch 1933 oder wenig später emigrieren. Der Produzent Erich Pommer, der Regisseur Wilhelm Tiedel, der Komponist Werner Richard Heimann, Mitglieder der Comedian Harmonists und Oskar Kahlweis, der Dritte im Bunde. Als gesagt, übernahmen die Nazis das Kommando Morgenrot, Hitlerjunge, Quecks, Amphitryon. Morgenrot ist ein Paradebeispiel für den nationalen Film, den die UFA seit der Übernahme durch den Hugenberg-Konzern pflegte. Der Film setzte politische Signale und diente zur psychologischen Mobilmachung. In seiner nationalistischen, todessehnsüchtigen Haltung machte er Stimmung für die Nation. Zehn Überlebende, die dem Tod ins Auge sehen, zwei opfern sich, damit acht aufgespart werden für eine neue Schlacht. In Anwesenheit des neu ernannten Reichskanzlers Hitler sowie der Kabinettsmitglieder Goebbels, Hugenberg und von Papen fand die Premiere statt. Die propagandistischen Ansprüche von Goebbels erfüllte der Film jedoch nicht. Zu sehr gehörte er in den Umkreis deutschnationaler Geschichtsbilder. Unter den Nationalsozialisten folgte die UFA teils erzwungen, teils freiwillig den wechselnden Anforderungen des Regimes, das seinerseits nicht interessiert war, ausschließlich propagandistische Stoffe ins Kino zu bringen. Dass die vermeintlich unpolitische Unterhaltung den eigenen Interessen auch dienlich sein konnte, erkannte Goebbels schon bald. Dem kam entgegen, dass es auch eine Behäbigkeit des Filmhandwerks gab, das sich nicht von heute oder morgen ideologisch festlegen ließ, andererseits aber handwerklich geschickt und skrupellos jeden Stoff gleich gut zu realisieren vermochte. Hitlerjunge Quecks war das erste Beispiel eines für das neue Regime inszenierten Spielfilmes. Der Untertitel versprach: ein Film vom Opfergeist der deutschen Jugend. NS-Propaganda mit den Mitteln des sozialkritischen Films. Der Hitlerjunge Heini Völker, genannt Quecks, im Kampf zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus. Der Sieger stand im Titel natürlich schon fest. Schon vor der Realisierung dieses Films reagierte der Konzern im Sinne der Diktatur und beschloss, in vorauseilendem Gehorsam alle jüdischen Mitarbeiter zu entlassen. Er verlor damit einen Großteil seiner produktivsten Kräfte und hatte in der Folge Schwierigkeiten, genügend ausgebildete Fachleute an sich zu binden. Gewissermaßen notgedrungen beschäftigte die UFA daher, mit Sondergenehmigung, den als Halbjuden, in Gänsefüßchen, klassifizierten Regisseur Reinhold Schünzel, dessen Filme vom Geist der neuen Zeit gar nichts an sich hatten. Mit Amphitryon lieferte er 1935 eine erfolgreiche und überraschend respektlose Komödie, die mit politisch höchst doppeldeutigen Aussagen aufzuwarten wusste. Remember Liebling. Sie gehen auf den Leim der Frau, weil sie eben harmlos sind. Sie verfallen immer wieder gern dem lustvollen Wahn. Und sind sie auch sonst der Schöpfung Herrn, doch der Frauen untertan. Ja, Frauen sind keine Engel, sie tun so, doch nur zum Schein. Sie schauen euch mit sanften Augen an und können dann so herzlos sein. Nein, Frauen sind keine Engel, und dennoch sind sie so süß. Sie schenken einem verliebten Mann auf Erden schon das Paradies. Seit die Nationalsozialisten die Macht ergriffen hatten, gab es nicht nur die freiwillige Anpassung der Ufer, sondern auch die Nutzung des Konzerns für Staatsaufträge. Mit der Verstaatlichung am 18. März 1937, die verdeckt über eine Treuhandgesellschaft abgewickelt wurde, waren solche Aufträge noch weniger als vorher zu verhindern. Ein besonders erfolgreiches Beispiel für einen Staatsauftragsfilm war der Film Wunschkonzert. Die gesamte Handlungsführung mit dem Beginn bei den Olympischen Spielen, dem Aufbruch zur Legion Condor, der Thematisierung des Kriegsbeginns und der zentralen Rolle des Wunschkonzertes war vom Propagandaministerium vorgegeben. Selbst die Dokumentarsequenz, die Hitler ins Olympiastadion einmarschieren zeigt, hatte des Führers Medienspezialist Goebbels vorgeschrieben. Er gab mir beim Abschied 2 Gulden. Wunschkonzert greift die populärste Radiosendung der ersten Filmjahre, der ersten Kriegsjahre auf. Und mit ihr ist es das Ziel des Filmes, die Verbindung von Front und Heimat zu stärken. Im Film, wie auch in der Rundfunksendung, traten die populären Unterhaltungsstars der Zeit auf. Von der UFA waren im Film natürlich dabei unter anderem Marika Röck, Heinz Rühmann, Hans Brausewetter, Paul Hörbiger und so weiter. Dass es das ganze Volk sei, das am Krieg teilnehme, behauptete nicht nur die Parallelität der Ereignisse an den Schauplätzen Front und Heimat, sondern auch der Querschnitt durch alle Schichten, den der Film zu geben vorgab. Vermittelt wird die Siegeslaune nach den Blitzkriegssiegen als Grundbefindlichkeit der Mehrzahl aller Deutschen. Verknüpft wird sie mit der Botschaft von den notwendig zu erbringenden Opfern. Nach dem ersten Wort bin ich sofort in meinem Element. Die Mischung aus Launigkeit und realistischen Elementen bescherte dem Film die Zustimmung von 20 Millionen Zuschauern und war die erste große propagandistische Leistung von Goebbels im Krieg. Das Konzept, das mit Wunschkonzert verfolgt wurde, war nur so lange tauglich, wie Zustimmung zum Krieg durch die Erfolge der Wehrmacht gesichert schien. Folglich passte dieser Typ Film nach den Niederlagen von 1942 nicht mehr in das Propagandakonzept. Dann erwacht mein Temperament, nach dem ersten Wort bin ich sofort in meinem Element. Ja, die Liebe ist Fröhlichkeit, ja! Die Liebe, Seligkeit, ja, die Liebe, nur die Liebe schmeckt jederzeit. Ja, die Liebe, rote Glut, wärmt mir immerfort das Blut. Ja, die Liebe, ach, die Liebe, tut so gut, ja, so gut. Alle, wenn ein Mann so mehr von der Liebe spricht, dann erwacht mein Temperament. Nach der ersten Wort bin ich sofort in mein etwas näher ran und küsst mich vielleicht aufs Ohr. Sag ich bitte sehr und wart auf mehr und mir wird heiß, ich bin nie zuvor. Von anderen Dingen kann ich euch nicht viel singen, in Stimmung bringen kann das eine mich halt nur. Aber wenn ein Mann zu mir von der Liebe spricht, dann erwacht mein Temperament. Nach dem ersten Wort bin ich sofort in meinem Element. Davon geht die Welt nicht unter und es wird einmal ein Wunder geschehen, singt Sarah Leander in Die große Liebe. Lieder, die Schlager wurden und eine Hoffnung ausdrückten, die politisch gewollt war. 1942 marschierten die deutschen Truppen nicht mehr nach vorn, erlebte die Zivilbevölkerung erstmals die Realität des Bombenkrieges, überwogen die Verlustmeldungen, die Erfolgsnachrichten. Noch einmal mobilisierte die UFA, getragen von ihren beliebtesten Stars dieser Jahre, Erzählformen, die aus den erfolgreicheren Anfängen der Kriegsjahre überlebt hatten. Die Erfolge der Luftwaffe und die Liebe eines Soldaten zu einer Frau erschienen hier bereits merkwürdig gebrochen. Ungebrochen dagegen war der Publikumserfolg. Kaum ein Film erreichte die Verbreitung und das Einspielergebnis von Die große Liebe. Beim ersten Mal, da tut's noch weh. Da glaubt man noch, dass man es nie verwinden kann. Doch mit der Zeit, so peu à peu, gewöhnt man sich daran. Gib mal die Trompete her. Die UFA hatte mit ihrer Strategie, den von ihr aufgebauten Star in einer Gegenwartshandlung einzusetzen, die sich den realen Schwierigkeiten des alltäglichen Lebens im Kriege nicht verweigerte, einen überragenden Erfolg. Allerdings blieb es der letzte Versuch, Krieg und Unterhaltungsfilm zusammenzubringen. Erst 1944 wird die UFA mit dem Stoff »Das Leben geht weiter«, dessen Dreharbeiten nicht beendet werden konnten, noch einmal auf diese Rezeptur zurückgreifen. Angesichts der Kriegswirklichkeit wurde nun Unterhaltung pur verordnet. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seele. Für Sarah Leander blieb Die große Liebe der größte Filmerfolg. Nur noch einen Film drehte sie in Deutschland, dann verließ sie das Land endgültig. Der Diva riefen die nationalsozialistischen Blätter hämische Kommentare nach. Aber dass noch einmal ein Wunder geschehen solle, das blieb auch NS-Credo. Dem folgte Sarah Leander als Person nicht und in ihren Rollen allenfalls widersprüchlich. Frappierend, wie oft sie sich im Leid zu beweisen hatte. Überraschend aber auch, wie sie gegenüber diesem Leiden schon durch ihre Stimme und ihre Gestalt Distanz bewies. Den ideologischen Halteposten des nationalsozialistischen Frauenbildes, die deutsche Frau schminkt sich nicht, raucht nicht, ist treu und dem Manne untertan, hat keine Vergangenheit, widersprechen zwar nicht die Storys, wohl aber die Figuren der Zara-Leander-Filme. Der das Leben ohne Sinn. Ich 18. Dezember 1942. Die UFA feiert 25-jähriges Jubiläum. Der Film zur Feier ist noch nicht fertig. Dafür blickt der Konzern zurück auf eine Geschichte, die sich nun ganz in Hinsicht auf das Ziel, das erreicht ist, lesen lässt. Große vergangene Erfolge, die der UFA nicht nur Reputation, sondern auch Geld einbrachten, erscheinen in der Firmenchronik nicht mehr oder sind inzwischen vaterländisch gewendet. Und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch ein. Die sowjetischen Armeen vertrieb, die sowjetische Armee vertrieb im Osten die Wehrmacht aus den besetzten Gebieten. Die im Westen gelandeten Alliierten befreiten Frankreich und Italien. Goebbels hatte den totalen Krieg ausgerufen. Die letzten Aufgebote wurden in Volkssturm zusammengefasst. Und Veit Harlan drehte Kolberg. Während sich die Filmproduktion in Babelsberg aufgrund von Auscam-Aktionen, mit denen die letzten Hufer-Gefolgschaftsmitglieder entweder zum Militär oder für die Produktion verpflichtet worden waren, immer schwieriger gestaltete, schöpfte Harlan aus dem Vollen. Soldaten standen ihm als Komparsen zur Verfügung. Die Kosten spielten keine Rolle, schließlich wurde die Rekordsumme von 8,5 Millionen Reichsmark in das Propagandaprojekt gesteckt. Goebbels selbst kümmerte sich um das Drehbuch, als hätte er wirklich daran geglaubt, mit diesem Film dem Krieg eine entscheidende Wendung geben zu können. Das Treusein, so sprach er, ich kann es versuchen, ich war's zwar noch nie. Wird sein Knabe, so nenn ihn Johannes, wird sein Mädchen, so nenn es Marie. In einer spektakulären Aktion wurde eine Kopie über der umzingelten Atlantikfestung La Rochelle abgeworfen und dort gleichzeitig mit Berlin uraufgeführt. Trotz aller Einschränkungen entwarfen die Architekten grandiose Dekorationen. Der Betrieb in Babelsberg ging weiter, als gäbe es den Krieg nicht. Vor den Toren Berlins dagegen inszenierte Helmut Keutner Unter den Brücken. Dieser Film stiehlt sich ohne Lüge aus der Zeit. Statt in die Traumwelt der Studiokulisse richtete er seinen Blick auf die Alltäglichkeiten einer einfachen Liebesgeschichte. Er verzichtete auf Glamour zugunsten eines Realismus, der erst nach dem Krieg zu entdecken war. Unter den Brücken erhielt zwar noch im März 1945 die Freigabe von der Zensur, gelangt aber erst nach Kriegsende in die Kinos. Ihr hört Niemandsland, eine Sendung in deutscher Sprache, hier bei Contrabanda FM 91.4. In einer kleinen Stadt in Peru habe ich gelebt so lang. Und alle Männer hörten mir zu, wenn heiß mein Lieder klang. So mancher hat sein Herz mir geschenkt, doch das war mir nicht neu. Ich habe alle betört, keinen erhört, ich blieb mir treu. Ich träumte, fremde Länder zu sehen, vielleicht die ganze Welt. In allen großen Städten zu stehen, so oft es mir gefällt. Doch was ich in den Träumen erlebt, wird niemals Wahrheit sein, denn meine Sehnsucht erkennt, was in mir brennt, das ist nur Schein. Auf den Flügeln bunter Träume fliegt mein Lied durch die Welt, vom Broadway bis in die Stadt. Vergisst jeden Schmerz.

Ökonomen und Gewerkschaftern entgegen, die seit Wochen verstärkte Anstrengungen gegen die Rezession anmahnen und Merkel Untätigkeit vorwerfen. Mit Investitionen von 50 Milliarden Euro könne die Wirtschaft so belebt werden, dass 2009 statt eines Einbruchs von 1,8% sogar ein Wachstum von 1% denkbar sei. Das sagt zum Beispiel der Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Marktökonomie und Konjunkturforschung, Herr Gustav Horn. Berlin. Ex-RAF-Terrorist Klar ist aus dem Gefängnis entlassen worden, nach 26 Jahren. Damit endet aber kein Kapitel der deutschen Geschichte. Nur eine lebenslang genannte Haft. Welch feinen Sinn für Takt und Ton, so schreibt die Taz auf ihrer Homepage in symbolischer Hinsicht, das baden-württembergische Justizministerium hier zeigt. Ausgerechnet kurz vor den weihnachtlichen Festtagen ist Christian Klar nach 26 Jahren seiner lebenslänglich gegen ihn verhängten Haftstrafe in die Freiheit entlassen worden. Also zum Fest der Barmherzigkeit, des Neuanfangs, der Feier der Nächstenliebe. So darf man es sehen, schreibt die Taz in einem Kommentar. In den viel kühler gehaltenen Worten Jörg Schleiers hieß es: Ich habe schon immer gesagt, bei den RAF-Terroristen handelt es sich um gemeine kriminelle Verbrecher. Wenn dieses so sei, teilte der Sohn des 1977 von der RAF ermordeten Hans-Martin Schleier weiter mit, dann kann man ihnen die Vorzüge, die ein Rechtsstaat bietet, nicht verschließen. Das klingt doch sehr bitter. Klar habe zwar während der Jahre seiner Haft nie ein Zeichen der Reue gezeigt, aber, so Schleier, wer so brutal und menschenverachtend gegen andere gehandelt hat, dem nimmt man sowieso keine Reue ab. Klar selbst, dessen Freilassung erst zum Anfang des kommenden Jahres erwartet wurde, kommentierte diese nach Auskunft seines Anwalts Heinz-Jürgen Schneider positiv. Er hat sich gefreut, er war zufrieden. Ob mit der vorweihnachtlichen Freilassung Klaas nun die Diskussion um den politischen Terrorismus der RAF endet, ist offen. Gewiss scheint nur, dass ein Mann wie Christian Klaas, Spross einer bildungsbürgerlich und wohlanständigen Familie aus dem Badischen, nun mit einer Welt klarkommen muss, die er aus den Angeln heben wollte und an deren Gewicht er und die Seinen sich verhoben. Klar wird, so muss fantasiert werden, sich mit ein klar muss, so klar wird, so muss fantasiert werden, sich mit einem beschleunigten Leben auseinandersetzen. Mit Handy, DSL, einer Fülle von Kabelfernsehkanälen, mit Moden, die er möglicherweise im Vergleich mit der frühen 70er Jahre als pornografisch aufgeheizt wahrnimmt und mit einem Land, das wesentlich liberaler geworden ist. Aber auch wird er sinnlich ermessen müssen, dass die einzige politische Szene, die ihn trug, nicht mehr oder allenfalls in Nischen existiert. Christian Klar, der mit 56 Jahren die gewöhnlichen Lebensabschnitte eines Menschen zwischen Jugend und Ältersein, die der Odyssee an die Folgen seines politisch gemeinten Engagements billig verschenkt hat, kann auf- und nachholen. Und er wird dies tun müssen, um an der neuen, viel schneller gewordenen Welt nicht irre zu werden. Immerhin, er kann diese Wiedereingliederungsgeschichten in Berlin erledigen. Das Angebot des Berliner Ensembles und seines Intendanten Klaus Peimann, Klar einen Praktikumsplatz in der Bühnentechnik anzubieten, steht nach wie vor. Buenos Aires. Argentiniens Justiz muss Militärs freilassen, weil die Frist für Prozesse abgelaufen ist. Präsident Kirchner bezeichnete den Entscheid als Schande für das Justizsystem. In Argentinien hat das Nationale Kassationsgericht die Freilassung von 12 ehemaligen Militärs auf Kaution angefordert, die für Verbrechen der Militärdiktatur zwischen 1976 und 83 verantwortlich gemacht werden. Als Begründung gab das Gericht den Ablauf der Frist an, innerhalb deren ein in Untersuchungshaft einsitzender Angeklagter rechtskräftig verurteilt werden muss. Ob die Angeklagten tatsächlich auf freien Fuß kommen, ist bisher jedoch noch offen. Die Gerichtsverfahren gegen die Angeklagten sollen fortgesetzt werden. Die 12 früheren Marineangehörigen stehen wegen Folter, Mord und Verschwinden lassen von Personen in der früheren Mechanikerschule für Marine ESMA vor Gericht. Die ESMA war eines der größten geheimen Haft- und Folterzentren der Militärdiktatur. Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass hier mehr als 5000 Menschen gefoltert wurden und später verschwanden. Die Kinder, die schwangere Gefangene dort zur Welt brachten, wurden illegal zur Adoption freigegeben. Nun gut, es gibt Leute, die kritisieren ein Rechtssystem wie in Deutschland, das einen Christian Klar 26 Jahre in Haft hält und danach freilässt. Aber schauen wir nach Argentinien. Die Verbrechen dieser Folterknechte der Militärdiktatur sind, ich weiß nicht, ob man das vergleichen soll, aber warum nicht? Vergleichen wir es einfach. Die sind natürlich tausendfach schrecklicher und diese Leute kommen wahrscheinlich ohne überhaupt jahrelang in Haft gesessen zu haben, wieder auf freien Fuß. Nachname zugestellt. Bitte beichten Sie jetzt. So, jetzt sag nochmal, Carlos, wie war das? Es geht um ein Thema, das die Deutschen im Moment sehr heftig beschäftigt. Der Spiegel kommt diese Woche an die Kioske mit Die Geburt der Deutschen vor 2000 Jahren, als die Germanen das Römische Reich bezwangen. Da sieht man einen Germanen Hermann, den Cherusker, der schlägt mit eiserner Faust auf einen römischen Offizier ein. Und da hat der Spiegel im Hintergrund die deutsche Fahne reinmontiert, schwarz-rot-gold. Das Titelbild sieht absolut lächerlich aus, das muss man leider sagen. Es gibt tolle Spiegeltitelbilder, es gibt nicht so gute, aber das hier ist wirklich ein fast schon geschmackloser Witz. Denn historisch ist das Bild völlig verrückt. Ich meine, da gab es noch kein Schwarz-Rot-Gold. Man wird natürlich sagen, ja, ja, aber das ist ja heute, man will das ja so sagen. Jedenfalls. Die Taz schreibt hierzu, hoffentlich passiert 2009 nichts Ernsthaftes, denn das kommende Jahr ist bereits brechenvoll mit historischen Gedenktagen, die allesamt Aufmerksamkeit erheischen. Zählen wir sie mal auf. 20 Jahre Mauerfall und Abdankung der DDR-Realsozialisten. 60 Jahre Bundesrepublik, 90 Jahre Friedensschluss von Versailles und so weiter. Im Wettstreit der Erinnerungsdaten ragt der 2000. Jahrestag der Schlacht am Teutoburger Wald hervor, wo im Jahr 9 unserer Zeit, also nach Christus, Arminius der Cherusker, Hermann auch genannt, 3 römische Legionen vernichtete und den römischen Imperatoren künftig jede Lust verdarb, das freie Germanien dem römischen Reich einzuverleiben. Auf dem Tisch, Islamburger, der Spaß für die ganze. Hätte das mal gemacht. Da wäre uns manches erspart geblieben. Vielleicht auch die schwierige deutsche Sprache. Die wäre latinisierter und vielleicht auch für Spanier leichter zu lernen. Im Zeichen des Nationalismus stieg Arminius, gleich Hermann, im 19. Jahrhundert zur Lichtgestalt auf. Er galt als Freiheitskämpfer gegen den römischen Imperialismus. Das Jahr 9 wurde zur Geburtsstunde der Deutschen erklärt. Die blond-blauäugige Genealogie von den Germanen bis zu den rassereinen Deutschen gehörte später zum Kernbestand der Nazi-Ideologie. Nach 1945 schien mit dem Hermann-Kult und dem ganzen germanischen Mummenschanz auch die Theorie erledigt, wonach Arminius für das spätere Deutschland den Grundstein gelegt hätte. Weit gefehlt. Der Direktor des Deutschen Historischen Museums sprach bei der Eröffnung dieser Institution von der Schlacht 9 nach Christus als dem Urknall der deutschen Geschichte. Hier wollte das ebenfalls um Volksbildung bemühte Nachrichtenmagazin Der Spiegel nicht nachstehen. Wie gesagt, in seiner jüngsten Cover-Story zum 2000. Gedenktag titelt es Die Geburt der Deutschen. Unter den Historikern herrscht Übereinstimmung darin, dass Deutsch zu keinem Zeitpunkt mit Germanisch gleichzusetzen war. Johannes Fried, der bedeutende Medievist, fasst zusammen, Zitat, die Ethnogenese der Deutschen knüpfte an keine altgermanische Einheit an. Das werdende Volk entwickelte keinen Mythos, besaß keine Vorstellung von einer gemeinsamen Herkunft oder einer gemeinsamen Patria. Wenn sich aber vor dem späten Mittelalter die Theodisk, also die Volkssprache, sprechenden Menschen nicht als Deutsche begriffen, dann gab es eben bis zu diesem Zeitpunkt keine Deutschen. Punkt. Weshalb es Unsinn ist, dann vom Beginn der Geschichte der Deutschen ohne Deutsche zu sprechen. Die Versuche, den Deutschen zu einer Siegesgeburtsstunde zu verhelfen, stoßen auf mangelnde Aufnahmebereitschaft des Publikums. Einst hatten die Jahresfeiern am Denkmal Hermann des Cheruskers abertausende Pilger angezogen. Jetzt ist der Germanenkult dem Vereinskult für die Fußballprofis von Arminia Bielefeld gewichen. Bei einer Routinekontrolle in einer Londoner Klinik für künstliche Befruchtung gelangte wertvollstes Herrenmenschen-Datum in einen geteerten Eimer. Wie gesagt, die Taz, also sehr, sehr kritisch zu diesen deutschlandjubelnden Gedenkfeiern zum 2000. Jahrestag. Da heißt es weiter in dem langen Kommentar, dieser wenig patriotische Stand der Dinge ist auch den Organisatoren des großen Gedenkevents nicht entgangen, das 2009 unter dem Titel Imperium, Konflikt, Mythos über die Bühne gehen wird. Diese Meldung ist streng vertraulich und nur für die Händler bestimmt. Und Stanley! Bei ihrem letzten Besuch auf den Falklands erlegte Frau Thatcher... Karl Griese, der heiße Anwärter auf den Ort der Schlacht, Detmold und Haltern haben ihre Rivalität, wem nun die Ehre des Schlachtfeldes gebühre, zusammen zurückgestellt. Sie haben sich zur Produktion einer Schau zusammengeschlossen, die sicher der südniedersächsisch-ostwestfälischen Einheit im Zeichen des Gedenktourismus dienen wird. Wir müssen uns das so vorstellen... Die Historiker sind sich noch nicht einig, wo genau die Schlacht stattgefunden hat. Es gibt da aber Anzeichen, Indizien und Vermutungen. Wie aber soll an diesem Gedenktag der deutsch-patriotische Gedanke lanciert werden? Natürlich streng im europäischen Bezug eingebettet. Was um Wotans Jupiters Willen kann Angela Merkel zum Gelingen dieses nach ihren Worten vielseitigen Projekts beitragen, dessen Eröffnung sie mit ihrer Gegenwart beehren will? Vielleicht Hermann als Vertreter eines Europa der Regionen, porträtieren gegenüber dem römischen Brüsseler Zentralismus, wie es der Spiegel in der erwähnten Titelgeschichte vorgeschlagen hat. Also, Arminius als der bessere Römer, Geschichtspolitiker im Bundeskanzleramt. Lasst euch was einfallen. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Das Massenmedium, das Massenmedium, Mauer. Berlin. Die Affäre um den mutmaßlichen estnischen Topspion Hermann Simm, der offenbar jahrelang für den russischen Geheimdienst arbeitete, hat nun auch Deutschland erreicht. Experten der Bundesregierung und der NATO gehen dem Verdacht nach, dass geheime deutsche Verschlüsselungstechnik über SIM in russische Hände fiel. Die NATO nutzt seit 2004 das deutsche El-Krodat-System, mit dem Telefongespräche, Dokumente und Faxe zwischen Brüssel und den Mitgliedstaaten verschlüsselt werden. Sims, der ist 61 Jahre alt, dieser böse Spion, hatte als hochrangiger Beamter des estnischen Verteidigungsministeriums Zugang zu fast allen innerhalb von NATO und Europäischer Union ausgetauschten Geheimdokumenten sowie Einblick in die Arbeitsweise von El-Krodat. Die Ermittler untersuchen derzeit, ob es dem russischen Nachrichtendienst mit seiner Hilfe gelang, El-Krodat zu knacken. El-Krodat, so. Nicht El-Krodat, sondern El-Krodat. In diesem Fall wäre das NATO-Verschlüsselungssystem nicht mehr sicher. Die Frage ist aber, wer hat diesen Mann bezahlt? Was lief da genau? Die Pulacher, also die deutschen Geheimdienstleute, führten den estnischen Beamten mehrere Jahre lang als vertrauliche Quelle. Die hatten den selber angezapft in Tallinn und bezahlten ihn gut. Die Treffen fanden in der Regel in westeuropäischen Großstädten statt. Der Doppelagent sollte ausgerechnet über russische Aktivitäten im Baltikum sowie kriminelle Strukturen berichten. Noch offen ist, ob SIM dem BND dabei in russischem Auftrag Falschinformationen unterschob oder schlicht doppelte Kasse machen wollte. Das müssen die also noch rausfinden. Hat der fantasiert? War das wie unser Mann in Havanna? Wir wissen es nicht. Eine andere Geheimdienstaffäre erschüttert im Moment das Vertrauen nachträglich noch einmal in die Regierung Schröder und in das Vertrauen des Schröder, der Schröder-Doktrin, nicht am Irakkrieg teilnehmen zu wollen. Die haben, und zwar mit Agenten, deutsche BND-Agenten haben den Amerikanern kriegswichtige Ziele gemeldet, direkt aus der irakischen Hauptstadt, als der Einmarsch bevorstand. Das war, wie die Amerikaner selber sagen, absolut wichtig. Es gibt da einen Bericht. Die schwarz-rote Regierung, der Steinmeier inzwischen angehört, blieb in ihrem offiziellen Bericht zum Bagdad-Einsatz dieser beiden Geheimdienstleute bei der folgenden Linie. Keine Unterstützung des offensiven strategischen Luftkriegs der USA. Keine Weitergabe von Informationen von unmittelbarer Relevanz. Dazu gibt es viele, viele, viele Widersprüche, besonders von US-Militärs. Mehrere wichtige US-Militärs wurden also noch einmal mit dem Inhalt ausgewählter Meldungen konfrontiert und das Bild, das die Befragten von der Relevanz der deutschen Beiträge zeichneten, stimmt weitgehend überein. Wer behauptet, dass diese Meldungen für die Kampfhandlungen keine Rolle gespielt hätten, lebt auf einem anderen Planeten. Das meint ein gewisser Oberst Carol Stewart, der im Aufklärungsstab des Zentrums von Tommy Franks Zugang zu den deutschen Informationen hatte. Es geht um zwei deutsche Agenten, die immer noch unter anonymem Schutz stehen. Die haben am 11. Februar 2003, kurz vor der Bombardierung, sich aufgemacht. Diese beiden Agenten mit den Tarnnamen Rainer Mahner und Volker Heinster aus dem jordanischen Amman, quer durch die Wüste, sind sie nach Bagdad gefahren. Wie groß das Vertrauen der Iraker in diese Deutschen gewesen sein muss, lässt sich nur erahnen, dass man die da einfach rumfahren lässt. Die konnten Fotos machen, die konnten spionieren und den Amis dann die kriegswichtigen Ziele zufunken. 11 Tage nach ihrer Ankunft in Bagdad hatten sie mit dem Residenten ihren Jeep bestiegen, um über die Autobahn Nummer 8 Richtung Mahmoudia nach Hilla zu fahren, etwa 70 Kilometer südlich von Bagdad. Aus den Autofenstern erspähten die Deutschen entlang der Autobahn eingegrabene Kampfpanzer vom sowjetischen Typ T-72, diverse Sandsackstellungen und Maschinengewehrnester auf den Dächern offizieller Gebäude. Die Agenten schossen mehrere Fotos. In dem Vermerk, den sie danach erstellten, schilderten sie auch Rauchschleier beim Flughafen und der Raffinerie Dore. Kurz danach waren die Informationen der Deutschen inklusive Fotos für die Amerikaner in Kuwait abrufbar. Mehrere Mitarbeiter von General Marks erinnern sich, was die Meldungen der Deutschen auslösten. Und zwar behaupten die Amerikaner, durch diese Informationen der deutschen Spitzel und Schnüffler ihre Kriegspläne entscheidend geändert zu haben. Welche Konsequenzen das im Nachhinein für die Regierung Schröder haben wird, bleibt offen. Wir können getrost davon ausgehen, dass die Regierung, die jetzige Regierung und die Justiz diesen Leuten nicht an den Kragen packen werden. Diese Leute nicht juristisch haftbar machen werden für den illegalen Irakkrieg und die widerrechtliche deutsche Beteiligung daran. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat einem neuen Gesetz zur Terrorbekämpfung zugestimmt. Es ermöglicht dem Bundeskriminalamt ab nächsten Jahr neben der Überwachung von Telefonen auch das Ausspähen privater Computer sowie das Filmen und Abhören in Wohnungen und den Einsatz einer Rasterfahndung. Vorausgesetzt, ein Richter hat über die Zulässigkeit entschieden. Oppositionspolitiker kündigten eine Verfassungsklage an. Der frühere RAF-Terrorist Christian Klar ist wieder auf freiem Fuß. Nach 26 Jahren Gefängnis hat er die Justizvollzugsanstalt Bruchsal verlassen. Der mittlerweile 56-Jährige war länger in Haft als jedes andere RAF-Mitglied. 1985 war er wegen neunfachen Mordes verurteilt worden. Ein Gnadengesuch hatte Bundespräsident Köhler vergangenes Jahr abgelehnt. Der Bundestag hat den Einsatz der Marine gegen Piraten am Horn von Afrika gebilligt. Vorgesehen ist eine Entsendung von bis zu 1400 Soldaten. Sie sollen im Rahmen der EU-Mission Atalanta Schiffe des Welternährungsprogrammes und auch Handelsschiffe schützen. Allein in diesem Jahr hatten Piraten vor der Küste Somalias mehr als 200 Schiffe angegriffen und rund 40 gekapert. Das US-Gefangenenlager Guantanamo steht möglicherweise kurz vor seiner Schließung. US-Verteidigungsminister Gates arbeitet nach Angaben seines Sprechers an Alternativplänen. Der künftige US-Präsident Obama hatte im Wahlkampf das Ende von Guantanamo gefordert. Seit 2002 wurden dort mehr als 750 Menschen inhaftiert, unter Bedingungen, die Menschenrechtler als entwürdigend kritisieren. Berlin, ein Kreuz ins Gesicht und eine züngelnde Schlange auf der Glatze tätowiert. Das sollen die Merkmale des Attentäters, der den Passauer Polizeichef schwer verletzte, und eines weiteren Verdächtigen sein. Die Ermittler fahnden nun mit Phantombildern nach den beiden Männern. Nach dem Mordanschlag auf den Passauer Polizeichef Alois Manichi haben Staatsanwaltschaft und Polizei erstmal zwei Phantombilder veröffentlicht. Es handelt sich dabei zum einen um den möglichen Täter sowie um eine weitere Person, die sich ebenfalls am Tattag in Fürstenzell aufgehalten haben könnte. Metropolis. Das war älter als die Stadt. Es hieß, ein Magier aus dem Morgenlande habe es gebaut. Doch der verschwand. Da kam eines Tages ein Mann von fern her. Das will ich haben. Dieser Mann hieß Rotwang. Wenige kannten ihn. Nur Jo Fredersen kannte ihn gut. Wer ist da? Ich bin's. Die Tür ging auf. Die Tür ging zu. Fredersen stand im Dunkeln. Jo Fredersen aber kannte das Haus genau. Ein wenig schwankend, doch zielsicher ging er auf den schweren schwarzen Vorhang zu. Zog ihn auseinander. Dann tat er die Augen auf und stand ganz still. Auf mauerbreitem Sockel ruhte der steinerne Kopf einer Frau. Hehl. Geboren mir zum Glück, allen Menschen zum Segen. Verloren an Jo Fredersen. Gestorben, als sie seinem Sohne Freda das Leben schenkte. In dieser Stunde hatte Fredersen am Boden gelegen und geschrien. Wie ein wildes Tier, dem bei lebendigem Leibe die Glieder zerbrochen werden. Verloren an dich. Rotwangs Haar aber war in jener Stunde schlohweiß geworden. Verloren an dich, Jo Fredersen. Du hast sie mir genommen. In den Augen unter seiner Stirn schwelte seither der Hass. Sie ist tot. Mir lebt sie. Thank you. musst ein Weilchen warten. Höre, Rotwang. Du weißt, dass ich zu dir nur komme, wenn ich etwas von dir will. In dieser großen Liebe, in diesem großen Hass, war die tote Hel für beide Männer lebendig geblieben. Und dass ich nicht gerne Zeit verschwende. Ich habe dir gesagt, dass du warten sollst. Ich werde nicht warten, sondern gehen. Er wollte es tun. Er wollte gehen. Doch über seinen Rücken lief ein Rieseln. Eine leise, ferne Stimme lachte. Man sollte dir den Schädel einschlagen. Wenn er doch nur nicht ein so kostbares Gehirn enthielte. Du kannst mir nicht mehr antun, als du mir schon angetan hast. Ein Hirn wie das deine müsste vergessen können. Vergessen? Was mich das Herz kostete, vergessen? Ich werde nichts vergessen. Die ferne Stimme schwieg. Jo Fredersen fuhr herum. Ein Wesen stand vor ihm. Ein Weib, unzweifelhaft. Doch obwohl es weit war, war es kein Mensch. Wie aus Kristall gemacht, der Körper. Kälte strömte aus, von der gläsernen Haut. Sei höflich, meine schöne Parodie. Grüße, Jo Fredersen, den Herrn über Metropolis. Guten Abend, Jo Fredersen. Das Wesen hatte kein Gesicht. Der Hals trug nur einen Klumpen lässig geformter Masse. Augen wie auf geschlossene Lider gemalt, starrten blicklos. Gut so, mein Krongeschmeide. Aber im selben Augenblick verlor das Wesen das Gleichgewicht. Es fiel gegen Fredersen. Der stieß es von sich weg. Was ist das? Sag es ihm, Futura. Parodie. Erzähl ihm, wer du bist. Ich bin ein Weib, eine Täuschung, bin makellos, viel leicht ein wenig kühl. Du kannst es prüfen. Bin makellos, ein wenig kühl. Ich habe Maschinenmenschen bei dir bestellt, Rotwang. Kein Spielzeug, kein Weib. Kein Spielzeug. Ich weiß, Jo Fredersen, ich weiß. Du und ich, wir spielen schon lange nicht mehr. Um nichts mehr. Einmal. Ja, einmal haben wir es getan. Kein Spielzeug, Jo Fredersen. Ein Werkzeug. Soll ich dir zeigen, wie gehorsam mein Geschöpf ist? Makellos. Gehorsam. Soll Futura vor dir tanzen? Soll sie keusch sein oder frech? Sie kann auch lesen, unsere Schöne. Der Mechanismus ihres Hirns ist unfehlbarer als der deine. Wenn dem so ist, so mag sie mir dies Papier entschlüsseln. Deswegen bin ich hier. Meine schöne Parodie, hast du gehört? Du sollst entschlüsseln. Schwatze nicht, Rotwang, sprich. Weißt du, was es bedeutet? Dann sag es mir. Nichts einfacher als das. Ein Plan. Es ist ein Plan. Wie kommt denn der in deine Hände? Von der Gräberstadt. Tief unter den Maulwurfsgängen deiner Tiefbahn liegt die tausendjährige Metropolis. Von tausendjährigen Toten. Die Nekropole. Und was hat dieser Plan zu bedeuten? Das gilt es herauszubekommen. Komm wieder heute Nacht. Doch in der Tracht deiner Arbeiter. Und nun Schöne Parodie. Öffne dem Herrn von Metropolis die Tür. Stimme. Wie war dein Gang? Es ist doch nicht lang, dass du zwischen den Zähnen gepfiffen. Das mochte ich nie. Als Kind schon nicht. Mit deinem Fuß hast du getappt, so einen deinen Rhythmus. Und dein Lächeln, unsicher und scheu, es ist da, was geschah mit der Stimme. Und wenn du sagtest, wir werden's schon schmeißen, reißen wollte ich Tapeten, kneten den Stein. Tapeten, kneten den Stein. Doch wie war deine Stimme? Warum kommt sie nicht zurück? Was geschah mit der Stimme, der ersten Stimme, die ich hörte? Thank you. Mann ohne Drang, bin ich ein Mann. Escoltant Niemands Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Los, gestern Abend zum Beispiel in einer Kinosendung hier im spanischen Fernsehen auf dem zweiten Programm wurden die Oscar-Verdächtigen bzw. für die Oscar-nominierten Filme vorgestellt, spanische Regisseure natürlich, und auch in Deutschland geht das Fragefieber los, welche Filme werden denn ins Rennen geschickt. Los Angeles, Der Untergang, Das Leben der Anderen, Sophie Scholl, Die Fälscher und jetzt der Bader-Meinhof-Komplex, Spielfilme, die sich mit deutscher Zeitgeschichte befassen, haben seit Jahren gute Karten bei der Vergabe der amerikanischen Filmpreise. Bernd Eichingers RAF-Film hat nur gute Chancen, einen Golden Globe zu gewinnen. Der von Regisseur Uli Edel gedrehte Film wurde am Donnerstag von der Organisation der Auslandskorrespondenten Hollywoods als bester fremdsprachiger Film nominiert. Die Golden Globes sind natürlich nach den Oscars die zweitwichtigsten Awards bzw. Preise. Das Terroristenspektakel mit Moritz Bleibtreu und Martina Gedeck geht in derselben Kategorie auch ins Rennen um einen Oscar. Die Nominierungen werden allerdings erst im Januar bekannt gegeben. Die Golden Globes jedoch gelten traditionell als Gradmesser für die Verleihung der Academy Awards am 22. Februar. Bei den Golden Globes, die am 11. Januar in Los Angeles verliehen werden, konkurriert der Bader-Meinhof-Komplex unter anderem mit dem italienischen Mafia-Epos Gomorra, dem französischen Drama So viele Jahre liebe ich dich und dem animierten israelischen Kriegsdrama Waltz with Bashir, Kirschblüten Hanami. Von Doris Dörrie hatte sich ebenfalls für die Auslandssparte der Golden Globes qualifiziert, ging bei den Nominierungen jedoch leer aus. In den Hauptkategorien kristallisieren sich erste Favoriten für den Wettlauf zum Oscar heraus. Um den Film Bestes Drama konkurrieren bei den Golden Globes das Mystery-Drama The Curious Case of Benjamin Button von David Fincher, das Politik-Kabinettstück Frost-Nixon, die Literaturverfilmung The Reader, der Vorleser von Bernhard Schlink nach dem Roman verfilmt von Bernhard Schlink, der Vorleser, sowie Revolutionary Road, Zeiten des Aufruhrs von Sam Mendes und das indische Drama Slumdog Millionaire von Danny Boyle. Benjamin Button und Frost Nixon führen die Favoritenliste mit jeweils 5 Nominierungen an. Für alle Thomas Mann-Fans, Heinrich Breleurs Buddenbrooks ist die vierte Verfilmung von Thomas Manns deutschem Jahrhundertroman. Sie beschleunigt das Werk mit den Mitteln des Unterhaltungskinos und drückt sich atemlos davor, die Frage nach seiner heutigen Bedeutung zu stellen. Das sagt zumindest der Spiegel auf seiner Webseite. Wie gesagt, die Buddenbrooks werden jetzt demnächst in die Kinos kommen. Es wird das letzte Fest für die alte Konsulin Bezbi Buddenbrook werden. Es ist Weihnachten. Noch einmal wird sich die Salontür im ersten Stock zum brennenden Weihnachtsbaum hin öffnen. Noch einmal werden die Chorknaben zu Füßen der herrlich geschwungenen Treppe singen. Noch einmal wird das arme Volk im Lübecker Kaufmannshaus zu langen dürfen. Und der Prinzipal Thomas Buddenbrook schreitet selbstzufrieden durch die Räume, während sein missratener Bruder Christian schon bald in den Club aufbrechen wird. Der hält das alles nicht aus. Die gediegene Langeweile, die Selbstzufriedenheit der Verwandtschaft und die Verachtung für ihn, den Versager. So war es, so ist es, so wird es nicht bleiben, das weiß der Betrachter des neuen Buddenbrook-Films von Heinrich Breleur schon vorher, denn ein grandios schauriges Bild verrät gleich am Beginn der Weihnachtsszene, der Tod wird mitfeiern. Da liegt die Konsulin, das würdige Oberhaupt der Familie, ihre Festperücke an und für einen kurzen Augenblick ist ihr Schädel zu sehen. Shocking! Ein ergrauter alter, dem Ende nahe Vogel steckt unter der Perücke. Wie aus einem Gespensterfilm wirkt das. Die Geier des Verfalls, heißt die Leinwandmetapher, sind längst eingetroffen. Der Kinodebütant Breleur, 66 Jahre alt, bittet den Zuschauer zum Totentanz, schreibt der Spiegel. Der Kameraschuss auf den Schädel ist viel schneller als Thomas Manns Gang durch die Prosa, viel direkter als das, was der Dichter in tausend und einem seiner Schachtelsätze ausdrückt, aber auch viel gnadenloser. Die Kamera fährt Hokus Pokus dem Dichter über den Mund, schafft eine Erwartung und schneidet dem Zuschauer so den Weg zur eigenen Einfühlung ab, weil er längst schon weiß, was er fühlen will und was er fühlen wird und was er fühlen soll. Nun gut, als Thomas Mann-Fan möchte ich einen kleinen Filmausschnitt bringen. Mal sehen, wir haben hier verschiedene. Filmausschnitt Die Freie Lübecker Gesellschaft beim Ball. Filmausschnitt Das Geld will sich vermehren. Das klingt doch gut. Schauen wir uns einmal diesen Filmausschnitt, beziehungsweise hören wir uns diesen Filmausschnitt an. Thomas Mann, Die Buddenbrooks, verfilmt von Herrn Breleur. Ich habe Mukoviszidose. Meine Leber. Die sind natürlich brutal hier auf den Internetseiten. Die bringen, bevor man ein Video anklickt, schalten sie einem 18 Sekunden noch eine Reklame vor. Ohne diese Reklame sich reinzuziehen, kann man diesen Film, dieses Filmchen gar nicht gucken. Aber jetzt geht's los. Jo, jetzt. Gewürze, Gummi, Petroleum, Holz, Indigo, sie werden hier einige in einen Welthandel von und nach Übersee kommen. Bei uns in Lübeck streiten sie sich noch, ob man der Zollunion beitreten soll. Warum? Sie werden sehen. Je größer der Markt, desto größer die Chancen. Das Geld will sich vermehren. Wie Sie das sagen? Als ob lebendig wäre das Geld. Wer weiß? Heute Abend sind wir in einer Gesellschaft von Kaufleuten eingeladen. Ein sehr erlesener Kreis, sehr interessant. Sie fahren auf dem Boot über den Kanal in Lübeck. Der junge Thomas Buddenbrook. Und es geht zu einer Festgesellschaft. Man sieht die Bilder von einer erleuchteten Villa. In diesem kleinen Filmausschnitt ist leider nicht sehr viel Dialog. Da schrammelt jetzt eine junge, festlich gekleidete Dame auf einer Violine. Das sparen wir uns. Mal gucken, ob wir noch einen schöneren Ausschnitt finden. Drin, Buddenbrook? Wer zuerst unten an der Trave ist! Vorsicht! Wer zuerst an der Trabe ist? Los! Komm! Am Dienstagabend hatte die neue Verfilmung von Die Buddenbrooks in Essen feierliche Premiere. Auch Bundespräsident Horst Köhler gab sich die Ehre. Die Hauptrolle des Konsuls Jean Buddenbrook übernahm mit Armin Müller-Stahl, einer der weltweit bekanntesten Schauspieler hierzulande. Buddenbrook als Patriarch im Herbst seines Lebens. Papa! Ja? Ja, ich sterbe ja sehr früh in dem Film und das war nämlich Thomas Mann ein bisschen übel. Der hätte mich ruhig ein bisschen länger leben lassen können. Aber ich finde es in Ordnung, dass dann meine Kinder die Wirtschaft übernehmen und es sehr gut machen. Und auch wiederum sehr schlecht. Iris Berben spielt die Gattin des alten Buddenbrook, Betsy. Schau nur, wie sie schwebt. Ja, aber immer mit einem anderen. Hm. Und Hagenström? Das ist schon der dritte Tanz mit Honeos Tochter. Mhm. Also für mich ist die Quintessenz dieses Filmes natürlich die, wie bleibt man bei aller Veränderung, die man zulassen muss, die Betsy und auch ihr Mann es nicht schaffen, loszulassen. Wie bleibt man dabei, wie führt man dabei sein Leben weiterhin in Würde, in Anstand, also wie bleibt man anständig? Für den Regisseur Heinrich Brilleur, bisher anerkannt als Dokumentarfilmer und Thomas-Mann-Experte, ist es sein Debüt mit einem Spielfilm im großen Kino. Kennt mich? Ich habe den Film noch nie auf einer so großen Leinwand gesehen, noch nie mit dem Sound. Und ich werde auf jeden Atmer, auf jedes Kichern und auf jeden Lacher hören. Also das werden die aufregendsten zweieinhalb Stunden gleich dieses Jahres für mich werden. Oh nein, Toni. Die mittlerweile vierte Verfilmung der Romanvorlage Thomas Manns, Die Buddenbrooks, startet am 25. Dezember in den deutschen Kinos. Ist es nicht so, dass man den Menschen heiraten sollte, den man liebt? Nicht unbedingt. Thomas. Aber wenn man Glück hat, Toni, dann kommt doch mal beides zusammen. Das war der Trailer von Die Buddenbrooks. Thomas Manns Roman, verfilmt von Brilleur, Herrn Brilleur. Von Niemandsland hier einen Gruß hinausschicken, hinaus in die Welt, in die schöne weihnachtliche Welt. Und zwar wünsche ich allen ein recht schönes Fest. Und ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen zum Weihnachtsbaum. Man sieht jetzt überall in der Stadt alle möglichen Abarten von Weihnachtsbäumen. Der letzte ist so eine ökologische Spielart eines Design-Weihnachtsbaumes. Der ist eigentlich sehr toll gemacht. Das ist ein etwa 10 Meter hohes Gestell. Sehr zapfenpyramidenförmig geht er in die Höhe. Und das Ganze ist ökologisch durchdacht. Man kann nämlich mit Fahrrad trampeln, mit Fahrrad temmeln. Mit Hilfe eines Dynamos kann man als Zuschauer, als Beteiligter diese Weihnachtsbäume, diese Öko-Weihnachtsbäume zum Leuchten bringen. Der Weihnachtsbaum wurde im 19. Jahrhundert populär. Der Baum und die Kerze sind beide schon für sich Dinge mit starker Symbolkraft, die von alters her große Bedeutung im Brauchtum haben. Da könnte man meinen, dass der mit Lichtern und allerlei Schmuck verzierte Nadelbaum, wie er heute das Attribut von Weihnachten schlechthin ist, schon seit Jahrhunderten zum Wiegenfest Christi gehört. Doch weit gefehlt. Erst vor gut 100 Jahren zog er massenhaft in die Stuben ein. Zwar war der Weihnachtsbaum auch schon zuvor hier und da zu sehen. So lernte etwa Goethe ihn 1770 in Straßburg kennen, doch erst seit Weihnachten gegen Ende des 19. Jahrhunderts zur Familienfeier im heutigen Sinne wurde, zog er in immer mehr Wohnzimmer ein. Zunächst vor allem in die protestantischen. Die katholische Kirche war wenig angetan von der neuen Sitte und wollte an den zu Weihnachten üblicherweise aufgestellten Krippen festhalten, die viel direkter mit der religiösen Botschaft verbunden waren. Letztlich konnte sie sich aber gegen die Leuchtkraft des Weihnachtsbaums nicht durchsetzen. Noch ein paar Nebeninformationen. 1866 wird der erste Baumständer patentiert. Seit 1870 wird Schmuck massenhaft gefertigt. Und deutsche Auswanderer machen den Baum in den USA populär. Entschuldigung, hey, ja! We'll be right back. Niemandsland verabschiedet sich für diese Woche von allen Hörerinnen und Hörern. Wir warten aufs Christkind. Das wird bald kommen und bringt tolle Geschenke. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Lasst euch toll beschenken. Seid auch nachdenklich. Denkt auch an die, die dieses Jahr kein schönes Weihnachtsfest feiern dürfen und können. Jo. So moralinsauer möchte ich die letzte Sendung vor Weihnachten abschließen. Seid nachdenklich. Naja, habt Spaß. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss, adeo, adios. Bis nächsten Freitag. Nein, bis übernächsten Freitag. Nächste Woche werde ich nicht live hier im Studio sein. Bis übernächste Woche live wünscht euer Detlef Jeskatz. Jo, agur. Haltet die Ohren steif.